Das Irrlicht blickte zu Tode erschrocken von einem zum anderen. »Aber dann dürfen wir doch keinen Augenblick mehr versäumen.« »Wir wollten sowieso gerade aufbrechen. Wir hatten nur Rast gemacht wegen der Finsternis im Haulewald. Aber jetzt, wo Sie da sind, blub, können Sie uns ja leuchten.« »Unmöglich. Ich kann nicht auf jemanden warten, der auf einer Schnecke reitet. Tut mir leid.« »Aber es ist eine Rennschnecke.« »Und außerdem, raunte der Nachtalb, sagen wir dir sonst einfach nicht die richtige Richtung.« »Mit wem redet ihr überhaupt?« knurrte der Felsenbeißer. Und in der Tat, das Irrlicht hatte die letzten Worte der anderen Boten schon nicht mehr vernommen, sondern hüpfte bereits in langen Sprüngen durch den Wald davon. »Nun ja«, meinte Ück-Ück, »als Wegbeleuchtung wäre ein Irrlicht vielleicht sowieso nicht ganz das Richtige gewesen.« Dabei schwang er sich in den Sattel seiner Rennschnecke. »Mir wäre es übrigens auch lieber«, erklärte der Nachtalb, »wenn jeder von uns auf eigene Faust reist. Man fliegt ja schließlich.« Und husch, fort war er. Der Felsenbeißer löschte das Lagerfeuer aus, indem er einfach ein paar Mal mit der flachen Hand draufpatschte. »Ist mir auch lieber, da brauche ich nicht aufzupassen, ob ich irgendwas Winziges plattwalze.« Und dann fuhr er mit Geprassel und Geknacke auf seinem gewaltigen Felsenfahrrad einfach ins Gehölz hinein. Ück-Ück, der Winzling, blieb allein zurück. Er ergriff die Zügel aus feinen Silberfäden und sagte, »Nun ja, wir werden ja sehen, wer zuerst ankommt. Meine Alte! Und er schnalzte mit der Zunge. Und dann war nichts mehr zu hören als der Sturmwind, der in den Wipfeln des Haulewaldes brauste. Die Turmuhr in der Nähe schlug 9. Bastians Gedanken kehrten nur ungern in die Wirklichkeit zurück. Er war froh, dass die unendliche Geschichte nichts mit ihr zu tun hatte. Er mochte keine Bücher, in denen ihm auf eine schlecht gelaunte und miesepetrige Art die ganz alltäglichen Begebenheiten aus dem ganz alltäglichen Leben irgendwelcher ganz alltäglichen Leute erzählt wurden. Davon hatte er ja schon in Wirklichkeit genug. Wozu sollte er auch noch davon lesen? Außerdem hasste er es, wenn er merkte, dass man ihn zu was kriegen wollte, und in dieser Art von Büchern sollte man immer mehr oder weniger deutlich zu was gekriegt werden. Bastians Vorliebe galt Büchern, die spannend waren, oder lustig, oder bei denen man träumen konnte. Bücher, in denen erfundene Gestalten fabelhafte Abenteuer erlebten und wo man sich alles Mögliche ausmalen konnte. Denn das konnte er. Vielleicht war es das Einzige, was er wirklich konnte, sich etwas vorstellen. So deutlich, dass er es fast sah und hörte. Wenn er sich selbst seine Geschichten erzählte, dann vergaß er manchmal alles um sich herum und wachte erst am Schluss auf wie aus einem Traum. Und dieses Buch hier war genau von der Art wie seine eigenen Geschichten. Beim Lesen hatte er nicht nur das Knarren der dicken Stämme und das Brausen des Windes in den Baumwipfeln gehört, sondern auch die verschiedenen Stimmen der 4 komischen Boten. Ja, er bildete sich sogar ein, den Geruch von Moos und Walderde zu riechen. Es war genau das richtige Buch für ihn, fand er. Ganz genau das Richtige.